dummes Luder, dummes. Wer? Das dort. Sag das dumme Luder nicht, dass meine Blutwurst nachgelassen hat. Meiner Seele. Am liebsten tät ich sowas abstechen. Und wenn's mit dem Messer in der Gurgel herumrennen müsst, wie die gestrige Sau, das tät mich nur freuen. Na, ist. Also, das muss ich schon sagen. Die gestrige Blutwurst, Kompliment. First class. Sort nicht? Ein Gedicht. Hast gehört, Havlicek? Ist er derjenige, welcher? Melde gehorsamst, ja, Herr Rittmeister. Alle Achtung! Herr Rittmeister, sind heute ein Kenner, ein Gourmand, ein Weltmann. Ich bin seinerzeit viel in unserer alten Monarchie herumtransferiert worden, aber ich muss schon sagen, Niveau, Niveau. Ist alles nur Tradition, Herr Rittmeister. Wenn Ihr armes Mutterl selig noch unter uns weilen würde, die hätte eine Freude an ihrem Sohn. Es hat halt nicht sollen sein, Herr Rittmeister. Wir müssen alle einmal fort. Heute vor einem Jahr ist sie fort. Wer? Meine Mama, Herr Rittmeister, nach dem Essen um 2:30, da hatte sie unser Herrgott erlöst. Ja. Ist denn das schon ein Jahr her? Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, Herr Rittmeister. Aber ich muss mir noch in Gala werfen für die Totenmesse. Wieder ein Jahr. Bis 20 geht's im Schritt, bis 40 im Trab. Noch 40 im Galopp. Also nochmals, damit keine Verwechslungen entstehen. 3 Schachteln Schwerverwundete und 2 Schachteln Fallende. Auch Kavallerie bitte, nicht nur Infanterie. Garantiert und pünktlich, gnädige Frau. Wir sind doch hier das erste und älteste Spezialgeschäft im ganzen Bezirk. Gnädige Frau, bekommen die gewünschten Soldaten garantiert und pünktlich. Und dass ich sie nur übermorgen früh im Haus hab, sonst weint der Bubi. Er hat nämlich am Freitag Geburtstag und er möchte doch schon so lang Sanitäter spielen. Garantiert und pünktlich, gnädige Frau. Vielen Dank, gnädige Frau. Also adieu. Immer fleißig, Fräulein Marianne, immer fleißig. Aber es schändet nicht, Herr Rittmeister. Im Gegenteil, apropos, wann darf man denn gratulieren? Zu was denn? Na, zur Verlobung. Marianne! Papa? All die Ehre, Herr Zauberkönig. Hab ich die Ehre, Herr von Rittmeister. Also, Marianne, zum letzten Mal, wo stecken meine Socken, Alter? Wo sie immer stecken? Einen Ton hat dieses Ding an sich herzig, zum leiblichen Vater. Wo meine Socken heute immer stecken, dort stecken sie nicht. Da stecken sie in der Kommode. Nein. Dann im Nachkastel. Nein. Dann bei deinen Unterhosen. Nein. Dann weiß ich es nicht. Also ich frage dich zum letzten Mal, wo stecken meine Sockenhalter? Ich kann doch nicht zaubern. Und ich kann doch nicht mit russischen Strümpfen zur Totenmesse, weil du mir gerade darauf verschlappst. Also komm jetzt rauf und such du. Aber avanti, avanti. Wer spielt denn da? Das ist eine Realschülerin im 2. Stock. Ein talentiertes Kind ist das. Ein musikalisches. Ein früh entwickeltes. Es wird Frühling, Herr Zauberkönig. Endlich! Selbst das Wetter ist verrückt geworden. Das sind wir alle. Ich nicht. Darf ich bekannt machen? Das ist meine liebe Mutter und das ist mein Freund Ferdinand Hierlinger. Das ist Frau Valerie und das dort ist meine liebe Großmutter. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Herr von Hierlinger, dass Sie mir den Alfred herausgebracht haben. Ich danke Ihnen. Ist doch selbstverständlich. Ich hätte ja den Alfred schon öfter rausgebracht. Der liebe Alfred hätte nur ein Wörterl verlauten dürfen. Ja, wie gesagt. Aber schön haben Sie es hier heraus. Wollen die Herrschaften vielleicht auf den Turm? Gehört denn diese hochromantische Ruine da den Herrschaften? Nein, die gehört dem Staat. Wir verwalten sie nur. Wenn die Herrschaften wollen, führe ich die Herrschaften hinauf. Das ist sehr interessant. Schamane, das schauen wir uns an. Aber ich bitte Sie, die Damen kommen doch auch mit. Nein, danke, danke. Ich kann leider nicht so hoch hinauf. Da kriege ich nämlich immer keine Luft. Also dann auf Wiedersehen. Dürfte ich den Herrn um eine kleine Information bitten? Was gibt's denn? Der Hirlinger erzählt mir gerade, dass beim letzten Rennen in St. Cloud nicht die Quote 168, sondern 222 herausgelaufen wurde. Der Hirlinger lügt. Und das Gedruckte da lügt auch? Na? Du bist halt keine richtige Frau. Du stoßt mich ja direkt von dir mit derartigen Methoden. Du wirst mir jetzt das geben, was mir gebührt. 27 Schilling, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Kleinliche Person. Ich bin keine Person und von heute bitte ich mir's aus, dass du mir immer eine schriftliche Quittung. Alfred! Es ist wunderschön hier oben. Und ich komm gleich runter. Ich bin bereit. Was, du weinst? Aber nein, gar nicht. Mein Gott, bin ich halt wieder derangiert. Höchste Zeit, dass ich mich wieder mal rasier. Kram. Ein Bussi, Marianne. Ein Vormittagsbussi. Geh her da. Oh, du sollst nicht immer beißen. Hab ich denn jetzt? Weiß denn das nicht? Also ich hätte dass jetzt du mir immer wehtun musst. Böse? Na? Manchmal glaube ich schon, dass du es dir herbeisehnst, dass ich ein böser Mensch sein soll. Marianne, du weißt, dass ich ein religiöser Mensch bin und dass ich es ernst nehme mit den christlichen Grundsätzen. Glaubst vielleicht, ich glaube nicht an Gott? Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich weiß, dass du mich verachtest. Was fällt da ein, du Idiot? Du liebst mich also nicht? Was ist Liebe? Was denkst du jetzt? Wenn uns was auseinanderbringen kann, dann bist du's. Du sollst nicht immer so herumbauen, ich mir bitte. Jetzt möchte ich in deinen Kopf hineinschauen können. Ich möchte die Hirnschale herunter und nachkontrollieren, was du da drinnen denkst. Aber das kannst du nicht. Man ist und bleibt allein. Du machst Film, kannst du zuschauen. Darf ich dir diese Bonbons, die im Goldpapier sind, mit Likör? Also, da sind wir ja. Was hast denn da? Schon wieder Bonbons? Aufmerksam, sehr aufmerksam. Hm, Ananas, prima. Ja, wie gefällt dir dein Bräutigam? Zufrieden? Was hat sie denn? Launen. Ah, Übermut. Es geht jetzt so gut. Komm, Papa, wir haben keine Zeit. Die Mess. Also, so eine Benimität. Mir scheint gut, dass du sie verwöhnst. Also, nur das nicht, lieber Oskar. Was glaubst du, was ich auszustehen gehabt habe in meiner Ehe und warum? Nicht, weil meine gnädige Frau Gemahlin ein bissiges Mistvieh war, sondern weil ich so vornehm war, Gott hab sie selig. Zu dir, Liebling. Was hat man denn in der Puppenklinik verloren? Ich wollte dir ein Puppel kaufen. Und an sowas hängt man sein Leben. Pardon. Wer ist denn das Fräulein da drinnen? Das geht dich einen Dreck an. Das ist aber ein hübsches Fräulein. Aha. Ein sehr schön gewachsenes Fräulein sogar. Dass ich das Fräulein noch nie gesehen habe, ist halt die Tücke des Objekts. Also ein für alle Mal, lang halte ich deine hysterischen Eifersüchteleien nicht aus. Ich lass mich nicht tyrannisieren. Das hab ich doch schon gar nicht nötig. Wirklich? Ich glaub bloß nicht, dass ich auf der Geld angewiesen bin. Tja. Naja, das wird wohl das Beste sein. Was? Das wird das Beste sein, dass wir uns trennen. Aber dann endlich und im Guten und konsequent, wenn ich bitten darf. Da, das bin ich dir noch schuldig. Mit Quittung. Wir haben in St. Cloud nichts verloren und in Le Tremble gewonnen. Außenseiter, zähl's nach, bitte. Luder, Mistvieh, Zuhälter, Bestie. Aufnahme. So, schwind, weg, weg. Die Kamera. Oskar, möchten Sie sich mal die Kinder allein abfotografieren? Die sind doch halt so herzig. Wie wäre das arrangiert? Na, wird das ein braver Familienvater werden? Ein Kindernarr, ein Kindernarr. Und berufen. Was höre ich? Die Herrschaften kennen sich noch nicht. Das ist mein Neffe Erich, der Sohn meines Schwiebschwagers aus zweiter Ehe. Und das ist Herr Zentner, stimmt's? Gewiss. Herr von Zentner. Sehr erfreut. Erich ist ein Student aus Dessau. Aus Kassel, Onkel. Ja, Kassel und Dessau, das verwechsel ich immer. Ihr kennt euch schon? Ach, schon seit Ewigkeit. Ich hatte erst unlängst das Vergnügen. Wir hatten uns über das Burgtheater unterhalten und über den vermeintlichen Siegeszug des Tonfilms. Interessant. Mhm. Bohème. Göttlicher Puccini. Ja, es kalt ist das Händchen. Das ist Bohème. Puccini. Ich wollte mal rhythmische Gymnastik studieren, aber meine Verwandtschaft hat keinen Sinn für sowas. Der Papa sagt immer, die finanzielle Unabhängigkeit der Frau vom Mann ist der letzte Schritt zum Bolschewismus. Ich bin kein Politiker, aber glauben Sie mir, sagt, die finanzielle Abhängigkeit des Mannes von der Frau führt zu nichts Gutem. Das sind halt so Naturgesetze. Das glaube ich nicht. Fotografiert er gern, der Herr Bräutigam? Das tut er leidenschaftlich. Wir kennen uns schon seit 8 Jahren. Wie alt waren Sie denn damals? Oh, pardon, das war jetzt eine automatische Reaktion. Ich war damals 14. Das ist nicht viel. Er ist nämlich ein Jugendfreund von mir, weil wir Nachbarskinder sind. Und wenn Sie jetzt keine Nachbarskinder gewesen wären? Wie meinen Sie das? Dass das halt alles Naturgesetze sind. Und Schicksal. Schicksal, ja. Eigentlich ist das nämlich gar nicht das, was man halt so Liebe nennt. Vielleicht von seiner Seite aus, aber ansonsten. Mein Gott, was sag ich denn da? Jetzt kenne ich sie ja noch kaum. Ich sehe das alles aus einem herausziehen. Ich will gar nichts aus ihnen herausziehen. Ganz im Gegenteil. Können Sie hypnotisieren? Pardon. Darf ich bitten? Meine lieben Freunde, zu guter Letzt war es ja schon ein offenes Geheimnis, dass meine Tochter Marianne ein Auge auf unseren lieben Oskar geworfen hat. Silenzio, Gäbenefiel! Darum haben wir uns hier versammelt. Das heißt, ich habe euch alle eingeladen, um diesen wichtigen Lebensabschnitt im Leben zweier blühender Menschenkinder einfach, aber würdig, im kleinen, aber erlesenen Rahmen zu feiern. Es tut mir nur in der Seele weh, dass Gott der Allmächtige in seiner Weisheit es meiner unvergesslichen Gattin, dem Marianne, ihrer lieben Mutter selig, es nicht vergönnt hat, diesen Ehrentag im Leben ihres einzigen Kindes mitzuerleben. Aber ich weiß es genau, sie steht irgendwo hinter einem Stern hoch droben in der Ewigkeit und schaut hier auf uns herab und hebt ihr Glas um ein herzliches Hoch auf das junge Paar, Oskar und Marianne. Es lebe hoch, hoch, hoch! Die Liebe ist ein Edelstein. Sie brennt ja aus, sie brennt ja ein und kann sich nicht verzehren. Sie brennt so lange noch himmelslicht in eines Menschen Achse, um drin sich zu verklären. Nein, ist ja reif. Mal hören, Leute. Ich gestatte mir nun, auf euer ganz Spezielles zu trinken. Glück und Gesundheit und viele brave deutsche Kinder. Heil! Nur keine Leger! Heil! Verzeihung, gnädige Frau, aber über diesen Punkt vertrage ich keine frivolen Späße. Dieser Punkt ist mir heilig. Sie kennen meine Stellung zu unserem Rassenproblem. Ein problematischer Mensch. Moment, halt, bleibst doch da, Sie komplizierter Mann, Sie. Kompliziert, wie meinen Sie das? Wäre so interessant. Wieso? Ne? Na, glauben denn Sie, dass ich die Juden mag, Sie großes Kind, Sie? Sei gepriesen, du loschige Nacht, hast zwei Herzen so glücklich gemacht und die Rosen im folgenden Jahr Sahnepaar am Altar. Auch der Klapperstorch blieb nicht lang aus, brachte klappernd den Segen ins Haus. Und entschwand doch der Wind. Darf man noch einmal gratulieren? In der Jugend erblüht er. Ich gratuliere. Danke. Er beneidet mich um dich, ein geschmackloser Mensch. Wer ist denn das überhaupt? Ein Kunde. Schon lang? Nein, gestern war er da und wir sind ins Gespräch gekommen. Nicht lang. Dann habe ich ihn gerufen. Er hat sich ein Gesellschaftsspiel gekauft. Was soll das Band in meiner Hand? Das soll dreimal Mu schreien. Das ist die Tante Henriette. Mu, Mu, Mu. Was soll das Band in meiner Hand? Was soll etwas demonstrieren? Oskar, auf Kürze. Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt etwas sehr Nützliches demonstrieren. Nämlich, ich habe mich mit der japanischen Selbstverteidigungsmethode beschäftigt. Mit dem sogenannten Jiu-Jitsu. Und nun passen Sie bitte auf, wie man seinen Gegner kampfunfähig machen kann. Bravo! Bravissimo! Aber ich habe doch den Griff nur markiert, sonst hätte ich doch das Rückgrat verletzt. Ausgezeichnet. Sehr geschickt. Ganz sehr einleuchtend. So ein sortes Frauen. Haben wir noch einen Pfand? Nein, Schluss, aus, nichts mehr. Ja, dann hätte ich ein Projekt. Gehen wir alle baden? Hinein in die kühle Flut. Ich schwitze eh schon wie ein Gesächter auf. Eine ausgezeichnete Idee. Also auf Wiedersehen und einen schönen blauen Donau. Wie gefällt denn dem Herrn Baron, das Fräulein Braut? Hauch mich an. Ich komme dazu. Hauch mich an. Du Alkoholistin. Ist doch nur eine Schlimmsteinierung. Du Vegetarianer. Man feiert auch nicht alle Tage Verlobung und Entlobung, du Schweinehund. Na dann tun, wann ich bitten darf. Früher meine da, ja. Okay, wann habe ich dich schon jemals angerührt? Und am 17. März. Jetzt bist du das merkst. Alles. Das Gute und das Beste. Geh jetzt! Da geh schon! Okay, wie wenn ich dich nicht schon so gesehen hätte. Da geh schon, ich will mich ausziehen! Hysterische Kuh! Junge! Mistvieh! Drecksau! Sieh dich ruhig weiter aus. Nein, ich hab doch noch mein Schamgefühl. Geh, in der heutigen Zeit. Ich hab halt so eine verflixte Fantasie. Mit oder ohne Fantasie, die heutige Zeit ist eine verkehrte Welt. Ohne Treu, ohne Glauben, ohne sittliche Grundsätze, alles wackelt. Nichts steht mehr fest. Reif für die Sintflut. Ich bin nur froh, dass ich die Marianne angebracht habe. Eine Freischauerei ist immer noch solid. Na, und die Trafikantinnen? Auch. Rauchen und fressen werden die Leute immer. Aber zaubern? Wenn ich mich so mit der Zukunft beschäftige, da wird's mir manchmal ganz pessimistisch. Ich hab's ja überhaupt nicht leicht gehabt in meinem Leben. Ich muss ja nur an meine Frau selig denken. Die ganze Schererei mit den Spezialärzten. An was ist sie denn eigentlich gestorben? An der Brust. Doch nicht Krebs? Doch Krebs, man hat ihr die linke Brust wegoperiert. Wenn ich dich dagegen anschaue, stattlich, direkt königlich. Eine königliche Person. Was wisst ihr Mannsbrüder denn von der Tragödie des Weibes? Wenn wir uns nicht so herrichten und pflegen täten. Glaubst du, ich muss mich nicht pflegen? Das schon, aber bei einem Herrn sieht man doch mehr auf das Innere. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und. Jetzt bin ich müde. Der sterbende Schwan. Du, darf ich meinen Kopf in deinen Schoß legen? Auf der Alm, da gibt's keinen Sinn. Die Erde ist so hart. Der Winter war heuer so lang. Du, geht's dir auch so? Wenn ich so die Sonne auf meiner Haut spüre, wird mir so, ich weiß nicht wie. Wie? Du hast doch vorhin mit meinem Korsett gespielt. Na und? Na und? Ah! Erst! Erst! Was du ein Temperament? Na du, dir kann ich nicht zutrauen, du bist ja schlimm! Bin ich schlimm? Ja. Bin ich schlimm? Na, jetzt da kommt einer. Verzeihung, Onkel. Du wirst es doch gestatten, wenn ich mir jetzt gestatte, hier zu schießen. Was willst du? Schießen. Du willst hier schießen? Na ja, nach der Scheibe auf jener Buche dort. Übermorgen steigt nämlich das monatliche Preisschießen unseres akademischen Wehrverbandes. Und da möchte ich mir gestatten, mich etwas einzuschießen. Also, darf ich? Aber natürlich. Natürlich? Natürlich. Wehrverband. Nur das Schießen nicht verlernen. Ich gehe jetzt abkühlen in unsere schöne blaue Donau. Hängt euch alle auf. Sie molestieren, aber was studieren der junge Herr eigentlich? Jus. Drittes Semester. Arbeitsrecht. Und wie gefällt Ihnen unsere Wiener Stadt? Herrliches Barock. Und die süßen Werner Madern? Offen gesagt, ich kann mit jungen Mädchen nichts anfangen. Ich war nämlich schon mal verlobt und hatte nur bittere Enttäuschungen, weil Käthe eben zu jung war, um meinem Ich-Verständnis entgegenbringen zu können. Dann schon lieber eine reifere Frau, die einem auch etwas geben kann. Wo wohnen Sie denn? Ich möchte gerne ausziehen. Ich hätte mir Blitzzimmer. Preiswert? Geschenkt. Das trifft sich ja famos. Wie der Blitz hast du mich eingeschlagen und hast mich gespalten. Jetzt weiß ich es aber ganz genau. Was? Dass ich ihn nicht heiraten werde. Marianne! Was hast du denn? Ich hab kein Geld. Warum sprichst du denn jetzt davon? Raketen. Deine Verlobungsraketen. Unsere Verlobungsraketen. Blau, gelb, grün, rot. Ja, aber wir brauchen Sie gar nichts zu erklären. Ich habe alles gehört. Nur das ist ja ein gediegener Skandal. Am Verlobungstag noch hat er rumliegen, küsst die Hand. Marianne, zieh dich an, dass nur der Oskar nicht kommt. Jesus Maria und der Stickerl Josef. Ich trage natürlich sämtliche Konsequenzen, wenn es sein muss. Sie haben hier gar nichts zu tragen. Diese Verlobung darf nicht platzen, schon aus moralischen Gründen nicht. Dass mich eine Seele was erfährt, sie erlunk Ehrenwort. Ehrenwort? Nein! Und ich bist daneben. Zieh dich an, aber rasch. Marsch. Marianne. Marianne. Marianne. Krach in die Melonen. Das Fräulein Braut haben bis jetzt geschwommen. Lüg nicht, so lüg doch nicht. Nein, ich bin nicht geschwommen, ich mag nicht mehr schwimmen. Ich lass mich von euch nicht mehr tyrannisieren. Jetzt bricht der Sklave seine Fessel. Da, ich lass mir mein Leben nicht verhunzen, das ist mein Leben. Gott hat mir im letzten Moment diesen Mann dazu geführt. Ich heirate ihn nicht, ich heirate ihn nicht, ich heirate ihn nicht. Meinetwegen soll unsere Puppenklinik verrecken. Er heilt das Murren. Das einzige Kind, das werde ich mir merken. Marianne, ich wünsche dir nie, dass du das durchmachen sollst, was jetzt in mir vorgeht. Und ich werde dich auch noch weiter lieben. Du entgehst mir nicht. Und ich danke dir für alles. Was sind Sie denn überhaupt? Ich? Nichts. Nichts ist er. Ein Nichts. Das auch noch. Ich habe keine Tochter mehr. Ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich nämlich nicht hab haben wollen. Ich kann dir keine Existenz bieten. Ich bin deiner Liebe nicht wert. Ich bin überhaupt kein Mensch. Lass mich aus dir einen Menschen machen. Mach mich so groß und weit. Du erhöhst mich. Ich werd ganz klein vor dir in seelischer Hinsicht. Die? Ich geh direkt aus mir heraus und schau mal nach. Jetzt bin ich schon ganz weit fort von mir. Ganz dort hinten. Ich kann mich kaum mehr sehen. Von dir möchte ich ein Kind haben. Ich sei ein Engel. Ich hab dir gleich gesagt, dass ich kein Engel bin, dass ich nur ein gewöhnliches Menschenkind bin, ohne Ambitionen. Aber du bist halt ein kalter Verstandesmensch. Du weißt, dass ich ein Verstandesmensch bin. Doch. Müssen wir die Arme wieder schneiden. Ich auch. Marianne, warum stehst du denn so früh auf? Weil ich nicht schlafen kann. Fühlst du dich nicht wohl in deiner Haut? Du vielleicht? Er hat mir den Geheimplatz verleitet. Seit einem geschlagenen Jahr habe ich keinen Buchmacher mehr gesprochen, geschweige denn einen Fachmann. Er ist Saisons neue Favoriten. Zweijährige, Dreijährige. Ich habe keinen Kontakt mehr zur neuen Generation. Und warum nicht? Weil ich eine Hautcreme verschleiße, die keiner kauft, weil sie miserabel ist. Die Leute haben halt kein Geld. Nein, nimm nur die Leute in Schutz. Also wie was für die wirtschaftliche Krise könnt. Oh, der egozentrische Person. Wer hat mir denn den irrsinnigen Rot-Gemisch-Kosmetik-Agent herumzurennen? Du, wo sind meine Socken heute? Dort. Nein. Ein Nachkasten. Nein. Da weiß ich es nicht. Du hast es aber zu wissen. Ja, genau wie Papa. Vergleich mir nicht immer diesen neuen Trottel. Ist so laut. Wenn das Kind aufwacht, kenne ich mich wieder nicht aus vor lauter Geschrei. Also das mit dem Kind muss auch anders werden. Wir können doch nicht drei Seelen hoch in diesen Loch vegetieren. Das Kind muss weg. Das Kind bleibt doch. Das Kind kommt weg. Nein, nie. Wo sind meine Socken heute? Weißt du, was das heute für ein Datum ist? Nein. Heute ist der 12. Was willst du damit sagen? Dass das ein Gedenktag ist. Heute vor einem Jahr habe ich dich zum ersten Mal gesehen in unserer Auslage. Ich bitte dich, Marianne, red nicht immer in Hieroglyphen. Wir sind doch keine Ägypter. In was für einer Auslage? Ich hab gerade das Skelett arrangiert und da hast du an die Auslage geklopft. Da hab ich die Rollos runtergelassen, weil es mir plötzlich so unheimlich geworden ist. Stimmt. Ich war viel allein. Flehen doch nicht schon wieder. Marianne, ich verstehe dich doch hundertprozentig mit deinem mütterlichen Egoismus, aber ist doch im Interesse unseres Kindes. Hier ist es grau und trüb und draußen in der Wachau bei meiner Mutter, da scheint die Sonne. Das ist schon. Na, also. Über uns webt der Schicksalknoten in unserem Leben. Es ist aber hübsch, dass ich dich wieder einmal sehe. Was machst du denn so ein fades Gesicht? Bin halt nervös. Nervosität ist nie gut. Ist es wahr, dass du wieder ein Bankbeamter geworden bist? Ist doch alles überfüllt. Cherche la femme. Wenn die Liebe erwacht, sitzt der Verstand im Hintern. Ich bin halt ein weicher Mensch. Das hätte jetzt passieren sollen. Zuerst war ja gewisse Leidenschaftlichkeit dabei, aber dann, wie der ursprüngliche Reiz weg war, kam bei mir das Mitleid. Es ist so ein Typ, wo der richtige Mann mütterlich wird, obwohl sie manchmal schon ein boshaftes Luder ist. Meiner Söhne, ich glaube, ich bin ja hörig. Hörigkeit ist eine Blutsfrage, eine Temperamentsfrage des Blutes. Glaubst? Sicher. Alfred, weißt du, was meine Grenzen aber auch schon total übersteigt? Sich in der heutigen Krise auch noch ein Kind anzuschauen. Gott ist mein Zeuge, dass ich nie ein Kind habe haben wollen. Das hat nur sie haben wollen und dann ist es ganz von allein nicht gekommen. Ich wollte doch eh gleich stand der Bede wegmachen lassen. Aber sie hat sich direkt fanatisch dagegen gesträubt. Kannst du dir das offen Theater vorstellen? Eine kostspielige Aktion war das, meiner Seite. Dann war alles für die Katz. Pech muss der Mensch haben, das genügt. Geh, setz dich nur dorthin, ich spiel da nur meine Partie zu Ende. Ist das deine Donna? Yes. Jetzt, hm, was? Ich hab's mir eigentlich anders vorgestellt. Wieso? Mehr mollig. Noch molliger? Ja, man macht sich da so unwillkürlich seine Vorstellungen. Sie ist ganz schön mollig. Molliger als wie du denkst. Scheißlich, scheißlich. Also, das war schon ein grandioser Blödsinn, dass du mit der verrückten Trafikantin gebrochen hast. Du wärst halt versorgt und ohne Sorgen. Jetzt über die Vergangenheit zu plauschen hat überhaupt keinen Sinn. Hilf mir lieber. Ich tät halt jetzt an deiner Stelle zunächst einmal dafür sorgen, dass deine liebe Marianne Art 1 sich finanziell selbstständig sichert, indem sie sich nämlich irgendwie ins Berufsleben einschaltet. Eine Geliebte mit Beruf unterhöhlt auf die Dauer bekanntlich jede Liebesbeziehung. Sogar die Ehe. Ich kenne da nämlich eine Baronin mit internationalen Verbindungen. Die stellt so Palette zusammen. Für elegante Etablissements. Das wären doch eventuell Entfaltungsmöglichkeiten, oder? Das schon, aber die Marianne hat doch nichts gelernt im Punkt der Berufsleben. Das Einzige, wofür sie Interesse hat, ist die rhythmische Gymnastik. Eine rhythmische Gymnastik ist immer gut. Glaubst du? Bestimmt. Ich glaube, ich kann schon gar nicht mehr glauben. Zu guter Letzt ist die rhythmische Gymnastik auch nur eine Abbordertanzerei. Und da winkt uns vielleicht ein Stern. Ich war da ewig dankbar. Du bist mein Freund und das genügt mir. Geh weiter. Ich möchte zur Baronin. Ah, oh, meine Hase. Was hast du denn da? Da, das ist ein Amulett. Was für ein Amulett? Der heilige Antonius. Heilige Antonius, seit wann denn? Als ich noch klein gewesen bin und wenn ich was verloren habe, dann habe ich nur gesagt, heilige Antonius, hilf mir. Und schon habe ich es wiedergefunden. War das jetzt symbolisch? Ist das überhaupt? Ich für meine Person glaube ja nicht an ein Fortleben nach dem Tod, obwohl ich an ein höheres Wesen glaube, das gibt sicher, sonst hätte es ja uns nicht geben. Hör mal her da, du heiliger Antonius, ich hätte da was eventuell Wichtiges zu erzählen. Anna, wer ist denn da? Der gnädige Herr von Hirlinger und dein Fräulein. Ah, Christian, Contes. Grüß Gott, lieber Herr von Hirlinger. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Ja, ganz meinerseits. Die Frage, ist die Baronin da? Ja, ja, sie ist im Haus. Sie hat gerade mit dem Installateur zu tun. Ich habe nämlich was Unrechtes in den Ausguss geworfen. Und jetzt ist er verstopft. Wen haben Sie denn da mitgebracht? Ah, das ist eine junge Dame, die ein starkes Interesse an der rhythmischen Gymnastik hat. Ich habe sie der Baronin eh schon avisiert. Darf ich bekannt machen? Sehr angenehm. Ich kann sie ja leider nicht sehen, aber Sie haben eine sympathische Hand. So lassen Sie mir doch Ihre Hand, Sie Fräulein mit der Hand. Die Comtesse Helene kann nämlich ganz exorbitant Hand lesen. Was habe ich denn für eine Hand? Das ist nicht so einfach, liebes Kind. Wir Blinden müssen uns mit dem Tastsinn orientieren. Sie haben noch nicht viel hinter sich, mehr vor sich. Was denn? Sie haben doch auch ein Kind, nicht? Fabelhaft, ja. Fabelhaft! Bub oder Mädel? Bub. Ja, Sie werden noch viel Freude haben mit dem Buben. Der wird schon noch was Richtiges. Wirklich? Helene, was treibst du denn schon wieder für einen Unsinn? Bist doch keine Zigeunerin. Schau lieber, dass du nicht wieder das Klosett verstopfst. Mein Gott, ist das draußen eine Schweinerei? Du und Handlesen ist ja paradox. Aber ich hab doch meine Ahnungen. Hättest lieber eine Ahnung gehabt in puncto Klosett. Die Schweinerei kostet mich wieder 5 Schillinge. Wer lebt denn da? Wer lebt denn da? Ich von dir oder du von mir? Also, lieber Herrlinger, das wäre also das Fräulein, über das wir vorgestern telefoniert haben? Das wäre es. Ein bisschen Gefälligkeit, kein Gefälligkeit. Kleine Erpressung gefällig. Und der Zeigefinger hat man nicht gefallen, der Zeigefinger. Ein Ehrenmann. Sagen Sie, Fräulein, Sie haben also ein starkes Interesse an der rhythmischen Gymnastik. Ja. Und Sie möchten dieses Ihr vorhandenes Interesse praktisch auswerten? Ja. Können Sie singen? Singen? Ich gehe von dem Grundsatz aus, dass es ein Nicht-Können nicht gibt. Man kann alles, wenn man nur will. Die Tanzgruppen, die ich zusammenstelle, sind internationale Attraktionen für erstklassige Vergnügungsetablissements. Sie können also nicht singen? Leider. Na, haben Sie in der Schule nicht singen gelernt? Schon. Na also, ich möchte nur Ihre Stimme hören. Kennen Sie denn kein Wienerlied? Sie sind doch Wienerin. Na, irgendein Heimatlied. Vielleicht das Lied von der Wachau? Also schön, los! Das Lied von der Wachau! Das Lied von der Wachau! Das Lied von der Wachau! Das Lied von der Wachau! Es kam ins gezogen ein Bursch ganz allein und wanderte froh in den Abend hinein. Da flog ein Lächeln ihm zu und ein Blick, er dachte noch lange daran zurück. Ein rosiges Antlitz, ein goldener Schopf, zwei leuchtende Augen, ein Mädchenkopf. Das Mädel, das ging ihm nicht mehr aus dem Sinn und oft sang er vor sich hin. Da draußen in der Wachau, die Donau fließt so blau, steht einsam ein Winzerhaus. Da schaut ein Mädel heraus, hat Lippen rot wie Blut und küssen kann so gut. Die Augen sind feuchenblau und Mädel in der Wachau. Er sieht dir sehr ähnlich, der kleine Leopold, und schreit auch nicht viel. Auch du warst ein sanftes Kind. Wutti. Du hast einmal gesagt, wenn du ein Kind hast, dann würdest du heiraten. Du hast einmal gesagt, ich könnte eine gute Partie machen. Ich hatte ja schon mal 10 Soldaten gekauft, voriges Jahr. Aber damals ist das ein sehr höfliches Fräulein gewesen. Möglich. Das Fräulein Tochter? Ich habe keine Tochter. Ich habe noch nie eine Tochter gehabt. Schade. Also Sie wollen mir die Schachtel 10 Soldaten nicht bestellen? Ich habe Ihnen doch schon vorhin gesagt, dass mir diese Nachbestellerei viel zu viel Schreiberei macht. Wegen einer einzigen Schachtel. Kaufen Sie im herzigen Pams was anderes. Vielleicht eine solide Trompete. Nein! Adieu. Christian. Krepier. Wenn der Krieg nur 14 Tage länger gedauert hätte, hätte ich heute meine Majorspension. Ja, wenn der Krieg nur 14 Tage länger gedauert hätte, hätten wir ja gesiegt. Nach menschlichem Ermessen. Sicher. Heute, was hast du da? 5 Memphis. Schon wieder. Raucht wie ein Erwachsener. Wenn ich nicht rauche, kann ich nicht arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, werde ich niemals Referendar. Und wenn ich das nicht werde, dann werde ich wohl kaum jemals in die Lage kommen, meine Schulden rückerstatten zu können. Was denn für Schulden? Das weißt du, ich bin korrekt, Madame. Korrekt. Willst du mir schon wieder wehtun, ha? Wehtun? Ehrensache. Ich zahle meine Schulden bis auf den letzten Pfennig. Und wenn ich 100 Jahre zahlen müsste, Ehrensache. Ich muss jetzt ins Golle. Ehrensache, Bestie. Und was gibt's ansonsten Neues, Frau Valerie? Ja. Sie haben zuvor gegrinst, Herr. Kennen sich die beiden Herren schon? Ja, vom Sehen. Sie sind Österreicher. Fesch, aber feig. Was? Was hat er gesagt? Ich habe gesagt, dass die Österreicher im Krieg schlappe Kerle waren. Und wenn wir Preußen nicht gewesen wären. Dann hätten wir überhaupt keinen Krieg gehabt. Und Sarajevo und Bosnien-Herzegowina. Was wissen Sie denn schon vom Weltkrieg, Sie Grünschnabel? Was in der Schule gelernt haben, sonst nichts. Immer noch besser, als alten Jüdinnen das Bridge-Spiel beizubringen. Immer noch besser, als sich von alten Trafikantinnen aushalten zu lassen. Herr Rittmeister! Ja, bitte, das war ein Fauxpas, ein Lapsus Lingue. Bitte, bitte um Entschuldigung. Bedauerlich, sehr bedauerlich. Aber dieser grüne Mensch, der hat doch in seinem ganzen Leben noch keine 5 Groschen selbstständig verdient. Herr Duell, um Gottes Willen! Satisfaktionsfähig wären Sie. Wollen Sie vor ein Ehrengericht? Lass mich doch nicht beleidigen. Mich kann man nicht beleidigen. Sie schon gar nicht. Lass mir doch von diesen Preisen keine solchen Sachen sagen. Wo waren denn Ihre Hohenzollern, als unsere Habsburger schon römisch-deutsche Kaiser waren? Draußen im Wald! Jetzt ist es ganz aus! Sie, da haben 20 Groschen! Lass Sie einmal den Schopf abschneiden! Sie Kaka, du! Ach, apropos. Was ich hab sagen wollen, Sie schlachten doch heute Abend die Sau. Ich hab's vor, Herr Rittmeister. Geh, reservieren's mir ein schönes Stück Nieren, ja? Aber gern, Herr Rittmeister. Warte, ich werde den Knopf annehmen. Wozu brauchst du überhaupt eine Frau? So wie deine alte Großmutter wird da keine den Knopf annehmen. Bist es gar nicht wert, dass man sich so um dich sorgt. Schafft sich mit dem Bettelweib nur ein Kind an. Ein Kind. Aber das kann doch vorkommen. So ein Leichtsinn, so ein Leichtsinn. Du weißt doch, dass ich alle Hebeln in Bewegung gesetzt habe. Es hat halt nicht sein sollen. Bist ein armer Teufel, Warum? Lieber Alfred. Dass du immer solche Weiber in die Hände fallen musst. Du, Alfred. Wenn du dich jetzt von deinem Mariandl trennst, da täte dir was leid. Wieso? Hast du mich nicht verstanden? Wie viel? Bist du noch jung und schön. Und das tut? Aber an das denk nicht. Könnt ihr 5 Memphis haben? Nein. Das ist doch hier Tabaktrafik, oder? Nein. Ich komm doch jetzt nur so vorbei per Zufall. Ach. Ja. Und wie geht's dem Herrn Baron? So lala. Und dem Fräulein Bauer? Auch lala. Ach. Dir geht's um Berufen. Man hat, was man braucht. Alles. Alles. Er ist Jurist. Und sowas wie der mehr Advokat. Bitte? Ich gratuliere. Wo steckt denn die arme Marianne? Ich werde sie wohl aus den Augen verlieren. Also, du bist schon ein grandioser Schuft. Das muss dir dein größter Feind lassen. Valerie, wer unter euch ohne Sünden ist, der werfe den ersten Stein auf mich. Bist du krank? Na, nur müde und gehetzt. Ich bin immer der Jüngste. Seit wann denn? Ich gehe halt nur so vorbei per Zufall aus einer wehmütigen Melancholie heraus. An die Städten der Vergangenheit. Name Marianne. Das Henko, Sie sind im Stand und heiraten noch die Marianne jetzt, nachdem sie so frei ist. Wenn sie das Kind richtet. Vielleicht stirbt das Kind. Ja. Wer weiß, Gottes Mühlen malen langsam, malen aber furchtbar klein. Ich werde immer an meine Marianne denken. Ich nehme jedes Leid auf mich. Wen Gott liebt, den prüft er, den schlägt er, den züchtigt er. Auf glühendem Rost in kochendem Blei. Hören Sie auf, seien Sie so gut. Also, was ist jetzt? Soll ich jetzt die Sau abstechen oder nicht? Nein, Havlicek, ich werde sie jetzt schon selber abstechen, die Sau. Also, dass du das hast töten wollen. Ja. Und auch, dass du mit hier mit Menschensubjekt in Wilde hier zusammenlebst. Ich dachte mal, ich hätte den Mann gefunden, der mich ganz und gar ausfüllt. Bereust du es? Ja. Und dass du dein Kind im Zustand der Todsünde empfangen und geboren hast, bereust du das? Nein, das kann man doch nicht. Was sprichst du da? Das ist doch immerhin mein Kind. Aber du... Nein, das tue ich nicht. Nein, davor habe ich direkt Angst, dass ich das bereuen kann. Nein, ich bin sogar glücklich, dass ich es habe. Sehr glücklich. So geh. Dann kommen wir erst mit dir ins Reine, ehe du vor unseren Herrgott trittst. Verzeihen Sie. Was hast du mit mir vor, lieber Gott? Lieber Gott, ich bin im 8. Bezirk geboren und habe die Bürgerschule besucht. Ich bin kein schlechter Mensch. Hörst du mich? Was hast du mit mir vor, lieber Gott? Von der Puten. Sind doch meine Puten. Malia, Puten, Leute. Puten hin. Ich gestatte mir nun auf den famosen Wiener Heurigen ein ganz exorbitantes Hai! Bitte stör mich, junger Mann! Meiner Söhne ist unter mir ganz bespritzt! Ja, das kann doch vorkommen, ernsthaft! Hat er dich nass gemacht? Aber es war so. Durch und durch, bis auf die Haut. Bis auf deine Haut? Das nicht, bist du schon narrischwurm. Stillgestanden! Was hat er denn? Das bin ich schon gewöhnt, wenn er besoffen ist. Kommandiert er sich immer selber. Wie lange, dass der so stillstehen kann? Stramm, sehr stramm. Es geht wieder aufwärts mit uns. Ja, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst. Salami, Salamucci, Division, rührt euch! Salami, Salamucci. Komm, mach mal dein Maul auf. Fries nicht so gierig. Er zahlt's ja nicht. Ist ja eine schöne Frau, Valerie. Ah, das ist aber ein angenehmer Zufall. Habe ich die Ehre, Herr Zauberkönig. Prost, lieber Herr von Rittmeister. Prost. Herr Rittmeister, darf ich Ihnen ein bisschen von meiner Salami anbieten? Nein, ich kann unmöglich mehr. Ich habe nämlich schon zweimal genachtmalt, weil ich Besuch habe. Ein Amerikaner. Also ein Mister? Aber ein geborener Wiener. 20 Jahre war er jetzt drüben in den Staaten und ist er zum ersten Mal wieder auf unserem Kontinent. Er ist ein Self-Made-Man. Selbst ist er Mann. Herr Rittmeister, Sie sind noch schlimmer. Ich heute Vormittag mit ihm durch die Hofburg gefahren bin, da sind ihm die Tränen in den Augen standen. Ich weiß es ja tief. Ist nur in Amerika. Tatsächlich? Halt's Maul, sonst schmier ich der Reine. Wenn du schon mal Salami frisst, kannst du mir auch entgegenkommen. Diese Randbemerkung ehrt ihre niedrige Gesinnung, gnädigste. Halt! Bleib doch! Stillgestanden! Division! Halt! Division! Marsch! Wer ist denn das überhaupt? Diese ganze Division, den werde ich wohl bald ganz lassen. Das sehe ich direkt schon wieder kommen. Dann ist er mit dem da. Entfernt verwandt. Apropos verwandt. Sagen Sie mal, Frau Valerie, finden Sie das in Ordnung, wie seine Majestät der Herr Zauberkönig das Fräulein Marianne behandelt? Wo steckt denn die Marianne? Das wird man schon noch offiziell bekannt geben. Im geeigneten Moment. Ah, mein lieber, guter Freund, was sehe ich da? Eine Gesellschaft, Freunde, ich stell mich vor. Also, mein lieber, guter Freund. Wer ist denn das? Das ist mein lieber Mister aus Amerika. Amerika, New York, Chicago, Sie sehen. Häuslich ja, aber da drinnen klopft noch das alte, biedere, echte, treue, goldene Wiener Herz, das ewige Wien und die Wachau und die Burgen an der blauen Donau. Donau so blau, so blau, so blau. Meine Herrschaften, es hat sich vieles geändert in letzter Zeit. Stürme sind über die Erde gebraust. Tornados, die hab ganz von unten anfangen müssen. Aber hier bin ich zu Hause, hier kenne ich mich aus. Hier gefällt es mir, hier möchte ich sterben. Mein Mutterl war zu meinem einzigen goldenen Bär. Wien, nur du allein, so schließt sich an meiner Träume sein. Doch nur glücklich sind wir, ich seh mein Wien. Zu regnen? Ah, aber wir lassen uns vom Wetter nichts reinreden. Heute wird noch gebummelt. Und wenn Schüsterbuben regnet, Wir lassen und lassen uns das nicht gefallen. O, du regnerischer Himmelvater, du! Darf ich euch alle einladen? Alle! Alle! Auf! Mir nach! Wohin? Irgendwohin, wo wir einen Plafond über uns haben. Ins Moulin Bleu! Nein, halt nicht, liebe Leute, nicht ins Moulin Bleu. Dann schon eher ins Maxim. Warum denn ins Maxim? Weil es dort besondere Überraschungen geben wird. Was für Überraschungen? Pikante, sehr pikante. Also dann, auf ins Maxim! Entzückende Damen und noch entzückende Herren. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste im Namen meiner Direktion. Schon Johann Wolfgang von Goethe, der Dichterfürst, sagt in seinem Meisterwerk, dem unsterblichen Faust, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirbe es, um es zu besitzen. In diesem Sinne, meine sehr verehrten, Nummer auf Nummer! Das ist bei uns so Tradition, meine Herrschaften. Und nun bitte treten Sie ein mit uns in den Himmel der Mausi kenne ich nicht. Wie? Ach so, ja, ja. Das bin ich schon dein Onkel. Was soll ich, du Schwein, du herziges Boah. An der Bar, im grünen Kleid, du bist du hier, der Jungfrau. Und ich sollte dein Onkel, sollte das glauben? Na, da wäre man noch kontrollieren müssen. Musi Paar, Musi Dirken, ich werde sie hinführen. Ja, ich finde schon selber hin. Ich brauche doch kein Kerz, Leute. Komm uns. Das ist ein Zauberkönig. Bescheid, anständig, der echte Bürger vom alten Schlag. Die Sorte stirbt nämlich aus. Leider. Ja, heute ist er ja leider besoffen. Wie Sie das wieder sagen, was für ein Charme. Bei uns in Amerika ist alles viel brutaler. Was wiegen Sie? 220 Pfund. Oh Gott. Rechts rum! Links rum! Ich bin kompliziert. Wieso? Ich bin innerlich tot. Ich kann nämlich nur mehr mit Prostituierten was anfangen. Feuer! Oh. Zum Stopp! Asch, asch! So eine zarte Seele und so einen mächtigen Körper. Ich hab den Saturn als Planeten. Diese Planeten, da hängt man mit denen zusammen und kann gar nichts dafür. Meine sehr verehrten, und abermals gibt's eine herrliche Nummer. Aber was soll ich für die Worte machen? Urteilen Sie selbst über unsere sensationellen, von ersten Künstlern entworfenen, hochkünstlerischen, lebendigen Aktplastiken. Als erstes Donaunixen, darf ich bitten, Herr Kapellmeister. Das dritte Bild, Jagd nach dem Glück. Darf ich bitten, Herr Kapellmeister? Musik. ist ja die Marianne! Was ist denn los? Marianne! Marianne! Brüll nicht, bist du Plemple! Das ist ja die Marianne! Gusch, da ist der Vorhang! Was ist denn los? Licht! Vorhang! Ich kann bis 5 Jahre alt vor, meine Herren. Von wem redet sie da? Keine Ahnung. Hysterisch? Epileptisch. Du werft es raus, die besoffene Bestie! Bin ich besoffen? Das bin ich nicht! Meine Herren, das halte ich nicht aus! Das halte ich nicht aus! Ich bin doch nicht aus Holz! Ich bin doch auch noch lebensfroh! Maja! Maja! Maja! Meine Hand! Meine Hand! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Schluss des offiziellen Programms. Und nun, meine Damen und Herren, geht es weiter in der Bar mit dem inoffiziellen Programm. Ich danke Ihnen im Namen meiner Direktion für Ihr zahlreiches Erscheinen und wünsche Ihnen einen recht guten Abend. Hast du meine Briefe nicht gelesen? Ich habe da 3 Briefe geschrieben, aber du hast sie nicht aufgemacht, sondern hast sie zurückgehen lassen. Ich habe da geschrieben, dass er mich verlassen hat. Das weiß ich. Weißt du auch, dass ich ein Kind habe? Natürlich. Es geht uns sehr schlecht, mir und dem kleinen Leopold. Was? Der Leopold, das bin doch ich. Na, das ist aber der Gipfel. Nennt ihre Schande noch nach mir. Schluss jetzt, wer nicht hören will, muss fühlen. Du bist ja betrunken, Papa. Also werd nur nicht ordinär. Ich bin nicht dein Papa, ein für alle Mal. Und nur nicht ordinär werden. Sonst denk lieber an dein Mutterl selig. Die Toten hören alles. Wenn mein Mutter noch leben wird. Du hast dein Mutterl aus dem Spiel. Wenn die dich da so gesehen hätte, so nackert auf dem Podium herumstehen, dich den Blicken der Allgemeinheit preisgegeben, ja, schämst du dich denn gar nicht mehr? Nein, das kann ich mir nicht leisten, dass ich mich schäme. Ich verdiene hier 2 Schilling pro Tag. Das ist nicht viel, inklusive dem kleinen Leopold. Aber was kann ich denn anders unternehmen? Du hast mir nichts lernen lassen, nicht mal meine rhythmische Gymnastik. Du hast mir nur für die Ehe erzogen. Jetzt bin ich auch noch schuld. Hör mal, Papa. Ich bin kein Papa. Halt's Maul, du bist mein Papa, wer denn sonst? Und jetzt hör mal, wenn das so weitergeht, ich kann nichts verdienen. Und auf den Strich gehen kann ich auch nicht. Da bleibt mir nur der Zug. Was für ein Zug? Der Zug, mit dem er wegfahren kann. Ich wirf ihn noch vor den Zug. So wirf dich doch vor den Zug. Wirf dich doch samt deiner Brut. Oh. Ist übel, wenn ich nur brechen könnte. Denk an deinen lieben Himmelvater, an unseren lieben Herrgott da drum. Da drum. Eine Primadonna. Sagen Sie, haben Sie zufällig einige Briefmarken bei sich? Nein. Nämlich, ich brauche 10, 20 Groschenmarken und zahle dafür 50 Schillinge. 60. Da habe ich die Schillinge und da die Dollars. Sie. 60? 65. Das ist viel Geld. Ja, das wird verdient sein. Nein, danke, Mann. Was heißt das? Ich kann nicht, Sie haben sich in mir geirrt. Halt! Du hast mich jetzt bestohlen, dir eine Diebin, Verbrecherin. Hand aufmachen, auf! Du! 100 Schilling! Ich merke es nicht, du blöde Uhr! Polizei! Polizei! Was ist denn da los? Um Gottes Christi willen! Die Uhr da hat mich wohl bestohlen! 100 Schillinge! Polizei! Ich will niemals geschlagen werden! Das ist doch dort landen, wo der Marianne sitzt, im Zuchthaus. Vorerst sitzt sie doch noch gar nicht im Zuchthaus, sondern im Untersuchungsgefängnis. Und morgen wird er doch erst der Prozess gemacht. Und außerdem war es doch nur ein Diebstahlsversuch. Schaden ist doch keiner entstanden, also hat sie mildern die Umstände, wird sicher nur bedingt verurteilt, weil sie nicht vorbestraft ist. Nimm's deinen Schutz, nimm's deinen Schutz. Bäh! Bäh! Küss die Hand, Großmama. Schau, das verschwindst, Luder, dreckiges, mir sowas ins Gesicht. Marsch, weg! Scheißkerl! Ist der Alfred schon fort? Gott sei Dank. Feinen Sohn hast, frech und faul, ganz der Papa. Ach so, lass doch den Mann in Ruhe. Jetzt liegt er schon seit 10 Jahren unter der Erde und du gibst ihm immer noch keine Ruhe. Wer hat ihn denn so früh unter die Erden gebracht? Ich vielleicht? Oder der liebe Alkohol? Der ganze Mitgift hat er hier versoffen. Jetzt will er auch nichts mehr hören. Ich will nicht. Halt's Maul! Sorgen, der kleine Leopold. Er hat so stark gehustet und jetzt hat er so rote Backeln und einen ganz anderen Blick. Damals beim armen kleinen Ludwig hat's genauso begonnen. Gott gibt und Gott nimmt. Mama! Mutterlein im Zuchthaus, Vaterlein, hallo, Odri. Für manche war's schon besser, wenn's hin waren. Möchtest du schon hin sein? Vergleich mich nicht mit dem. Meine Eltern waren ehrliche Leute. Denn so bist narrisch. Mama, ich hab's gesehen. Was? Was du heute Nacht gemacht hast. Was hab ich denn gemacht? Uns doch nicht so hart hier sagen, komm, geben wir uns die Hand. Trennen wir uns als gute Kameraden. Gut. Hier steht es genau notiert. Soll und haben. Jede Zigarette. Ich brauch doch deine Zigaretten nicht. Ehrensache. Du bist halt kein Psychologe. Ehrlich. Altes 50-jähriges Stück Scheiße. Ich bin nur zu weich, ich kann nicht Nein sagen. Und dann wird so eine Liaison automatisch immer ärger. Ich wollte ja seinerzeit ihre Verlobung wirklich nicht auseinanderbringen. Aber die liebe Marianne bestand auf diesen Alles-oder-Nichts-Standpunkt. Verstehen Sie mich? Leicht. Der Mann ist ja nur der scheinbar aktive Teil und das Weib der scheinbar passive. Wenn man da näher hineinleuchtet... Abgründe tun sich auf. Und sehen Sie, deshalb war ich Ihnen persönlich eigentlich nie so recht best. Während die Marianne... Ja, die hat bitter büßen müssen, das arme Arscherl. Für die große Leidenschaft ihres Lebens. Na, so viel Leid ins Unglück zu stürzen. Wirklich. Wir Männer sollten mehr zusammenhalten. Wir sind halt so naiv. Allerdings. Europa muss sich schon einigen. Denn beim nächsten Krieg gehen wir alle zugrund. Aber was sich da die Tschechen nur wieder herausnehmen. Ich sag dir, morgen gibt's wieder einen Krieg. Den muss es auch geben. Krieg wird's immer geben. Ja, aber das wäre halt das Ende von unserer Kultur. Kultur oder Nicht-Kultur, Krieg ist ein Naturgesetz. Früher, da habe ich eine Frau gehabt. Und wie sie zu kränkeln angefangen hat, da war die Marianne schon so groß. Wie groß? So groß. Leopold, Der liebe Gott hat dir einen Fingerzeig gegeben. Dass du nämlich noch unter uns bist. Reg dich nicht auf! Reg dich nicht auf! Sonst kommt der Schlaganfall. Der Schlaganfall und dann? Schau dich mal an. Das ist doch kein schlechter Mensch. Das ist doch nur ein ganz armes, dummes Weiberl. Dumm ist schon so dumm. Ja, schau, die hat glaubt, die kann die Welt nach ihrem Bild umformen. Aber die Welt, die horcht doch nur auf den Verstand, gell? Großpapa. Großpapa? Ja. Frau Valerie, jetzt hätte ich eine Überraschung für Sie. Was für eine Überraschung? Es möchte sich jemand mit Ihnen versöhnen. Wer? Der Erich? Nein. Sondern? Dort. Ach. Du ahnst ja nicht, was mich diese Reihe für innere Kämpfe gekostet hat. Dieser Gang nach Canossa. Ich hab doch von mir selber schon kein Schamgefühl mehr, weil ich weiß, dass ich dir Unrecht getan habe. Mir? Ja. Warum denn? Mir hast du doch nichts Schlechtes getan. Ich hab dich doch immerhin verlassen. Du mich? Ich dich. Und außerdem ist es gar nichts Schlechtes, sondern was sehr Gutes. Merk dir das, du Eitlauf. Wir sind als gute Kameraden auseinander, verstanden? Wir zwei sind getrennte Leute, verstanden? Weil ich nämlich mit einem ausgemachten Halunken in der Zukunft nichts mehr zu tun haben möchte. Wieso denn ein Ausgemachter? Du hast doch selber gerade gesagt, dass ich da nichts getan habe. Nein, mir nicht. Aber der Marianne. Und deinem Kind? Die Marianne hat immer gesagt, ich könnte hypnotisieren. Was kann ich denn dafür, dass ich auf die Frauen so stark wirke? Schrei mich nicht an. Meiner Meinung nach war der Herr Alfred relativ gut zur Marianne. Ja, wenn ihr uns bitte nur wieder zusammenhält. Aber ich habe auch noch mein weibliches Solidaritätsgefühl. So klein möchte ich dich sehen. So klein! Marianne. Halt! Da geblieben! Jetzt werden wir mal den ganzen Schmutz hier zusammenräumen. Jetzt kommt die große Stöberei. Jetzt wird versöhnt und basta. Marianne, ich verzeih dir gern alles, was du mir angetan hast. Den Lieben bereitet mehr Glück, als geliebt zu werden. Wenn du nämlich nur noch einen Funken Gefühl in dir hast, so musst du es in dir spüren, dass ich dich trotz allem noch heute zum Altar führen tät. Wenn du nämlich noch frei wärst, ich meine jetzt das Kind. Was denkst du denn da? Es tut mir leid. Was? Das Kind. So lass doch das Kind in Ruhe. Was hat denn dir das Kind getan? Schau mich nicht so dumm an! Marianne, hier wird jetzt versöhnt. Aber nicht mit dem. Auch mit dem. Alles oder nichts, auch das ist doch nur ein Mensch. Ich danke dir. Gestern hast du gesagt, dass er gemeines Tier ist. Na, gestern war gestern und heute ist heute. Und außerdem kümmere dich um deine eigenen Privatangelegenheiten. Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt. Denn solange du dies nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du noch ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Gott sei dir gebildet. Das sind doch nur Kalendersprüche. Mir hat man aber eingesperrt. Marianderl, jetzt geh nur ruhig dort hinein. Und? Na, geh nur. Aber auf deine Verantwortung. Auf meine Verantwortung. Ich möchte jetzt nur noch was sagen. Es ist mir nämlich zu guter Letzt scheißwurscht. Das, was ich da tue, tue ich nur wegen dem kleinen Leopold, der da nichts dafür kann. Wertes Fräulein, ja, Fräulein, leider müssen wir Ihnen eine für Sie recht traurige Mitteilung machen. Gott der Allmächtige hat es mit seinem unerforschlichen Willen so gewollt, dass Sie, wertes Fräulein, kein Kind mehr haben sollen. Das Kind hat sich nur ein wenig erkältet und dann ist es ganz schnell dahingegangen. Punkt. Aber trösten Sie sich, trösten Sie sich. Gott, der Allmächtige, liebt die unschuldigen Kinder. Punkt. Neuer Absatz. So, Papa, jetzt haben wir es gleich geschafft. So, jetzt sind wir oben. Ja. Gott sei Dank. Grüß dich, Großmutter. Jetzt war ich lange nicht mehr da. Ich bin nur froh, dass ich euch wiedersehe. Das ist mein Vater. Alfred. Was habt ihr denn? Wo ist er denn? Lesen, bitte lesen. Wo ist er denn, der kleine Leopold? Der Opapa ist da. Der Opapa. Marianne, ist denn was passiert? Maria. Tot. Hinten ist der kleine Leopold. Tot? So passen, wenn ich schon unter der Erde war. Aber ich gehe heute noch nicht. Ich gehe noch nicht. Verfaulen sollt ihr alle, die mir den Tod wünscht. Was sollst du mir büßen? Der zweite Schlaganfall. Lieber Gott, lass mich noch da. Vater unser, du bist im Himmel. Du bist doch gerecht. Wie groß war er denn schon, der kleine Leopold? So groß. Mein innigstes Beileid. Du bist gerecht. Du bist gerecht. Da, jetzt habe ich gestern noch telegrafisch gesetzt und habe ihn mein Solafit gewunden. Und heute wollte ich meinen Sohn 84 Schilling bringen. Wir werden ihm einen schönen Grabstein setzen. Vielleicht der betendes Engel. Ich bin sehr traurig. Wirklich. Ich habe jetzt gerade so gedacht, so ohne Kinder hört man eigentlich auf. Man setzt sie nicht fort und stirbt aus. Schade. Ich habe bei Gott gefragt, was er mit mir vorhat. Er hat es mir aber nicht gesagt, sonst wäre ich nämlich nicht mehr da. Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Er hat mich überraschen wollen. Pfui. Marianne, hadere nie mit Gott. Pfui. Pfui. Marianne, Gott weiß, was er tut. Glaub mir das. Kind, wo bist du jetzt? Wo? Im Paradies. So quäl mich doch nicht. Ich bin doch kein Sadist. Ich wollte dich doch nur trösten. Gott gibt und Gott nimmt. Marianne, ich hab dir einmal gesagt, dass ich es dir nie wünscht, dass du das durchmachen sollst, was du mir angetan hast. Und trotzdem hat dir Gott Menschen gelassen, die dich trotzdem lieben. Und jetzt, nachdem sich alles so eingerenkt hat, Marianne, ich hab dir einmal gesagt, du wirst meiner Liebe nicht entgehen. Ich kann nimmer. Jetzt kann ich nimmer. Dann komm.